Nasıl? Gideceğim. Okay. Hallo, guten Tag. Ich bin Erdem Özer und auf dieser Station als Assistent Arzt tätig. Für Sie bin ich heute der zuständige Arzt. Deswegen würde ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Abend, Herr Doktor. Ich bin damit einverstanden, wobei ich habe schon von Ihnen gehört, Sie sollen ein sehr guter Arzt sein. Danke Ihnen. Auch Danke wenn ihr, Ihnen. Sie lernen noch neu, aber Sie können schon sehr gut Deutsch sprechen. Das freut mich. Ja, das freut mich. Danke Ihnen. Ja. Zuerst stelle ich einige Fragen für Ihre persönlichen Daten und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie danach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Okay, wie heißen Sie? Mein Name ist Marina Hage. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Hage ist Hans Anton Gustav Emil Hage. Vorname ist Marina. Ja, okay. Hage. Wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. Wie groß sind Sie? 1,62 Meter. Sie wollen sicher auch wissen, wie schwer ich bin. Ich wiege 65 Kilo. Wann genau sind Sie geboren? Am 18. November 1966. 18. November 66. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Metzgerin. Ich arbeite in einer Metzgerei. Ja, okay, ich verstehe. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe eine Tochter. Okay, Frau Hage, welche Beschwerden haben Sie im Moment? Was kann ich für Sie tun? So, Herr Doktor, ich habe seit einigen Tagen so Schmerzen hier im Halsbereich. Dann mit der Hand anfasse hier auf der rechten Seite, das schmerzt mir, das tut weh. Auf der rechten Seite mehr, ja? Hier auf der rechten Seite, ja. Und ich merke, dass meine Stimme sehr heiser ist. Ich habe auch ein bisschen Schluckbeschwerden. Haben Sie Schmerz beim Schluck oder Manchmal, Schwierigkeiten? wenn ich schlucke, dann schmerzt das ja. Das tut weh. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Also seit 3 Tagen wird es schlimmer. Okay, seit 3 Tagen haben Sie diese Beschwerden und sind diese Beschwerden plötzlich oder eher langsam aufgetreten? Also kam plötzlich seit 3 Tagen, aber ich fühle mich seit längerem schon nicht sehr wohl. Also das ist auch ein bisschen komisch. Einigen Wochen schon. Und mit der Gut. Zeit sind diese Beschwerden schlimmer geworden, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich fühle mich immer schlechter, deswegen bin ich ja heute zu Ihnen gekommen. Also es geht mir nicht gut. Hatten Sie früher solche Beschwerden gehabt? Also diese Halsschmerzen hatte ich jetzt nicht, das ist neu, aber ich fühle mich halt nicht so gut, ja. Okay. Haben Sie in dieser Zeit etwas dagegen probiert? Ein Medikament, oder? Ja, ab und zu mal so Schmerzmedikament genommen, aber das hilft mir alles nichts. Was hat denn Sie angenommen? Ich habe Ibuprofen 400 Milligramm eingenommen. Einmal. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Hier am Hals? Nein, das ist eher hier im Halsbereich. Nur im Hals, ja. Sind besonders die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie auch wieder weg? Das ist eher so ein bisschen wellenartig. Es gibt Phasen, da ist es stärker, dann gibt es wiederum Phasen, da ist es weniger, aber es ist eigentlich immer da. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Beispielsweise ja, kaltes Trinken oder? Nee, an sich nicht. Ich meine, wenn ich was trinke oder esse, dann schmerzt das beim Schlucken, egal was. Auch unabhängig davon, ob es warm oder kalt ist. Mhm. Oder aber, flüssiger oder fest. Genau, egal. Das ist egal. Nur wenn ich halt Schmerztablette nehme, dann habe ich für 1 bis 2 Stunden etwas Ruhe, aber das geht dann wieder los. Und ich merke auch, dass meine Stimme seit heute heiser ist. Sie merken ja, das ist jetzt ganz komisch geworden. Seit heute haben Sie... Ja. Ja, okay. Und zum ersten Mal kamen Sie zu einem Arzt, ja, wegen dieser Beschwerden. Ja, okay. Wie gesagt, ich fühle mich seit Wochen schon etwas unwohl. Und jetzt aber seit 2, 3 Tagen ist es schlimmer geworden. Ja, ja, okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark entspricht? Ja, wie ich schon sagte, also es gibt Situationen, da ist es stark, da würde ich schon sagen so 6 bis 7. Und dann gibt es auch mal Stunden, da ist es vielleicht bei 2. Wie sind diese Schmerzen? Ja, drückend, ziehend, brennend? Das ist eher so ein bisschen zum Teil stechend und manchmal auch ein bisschen drückend, ja. Aber ich fühle mich etwas krank. Ja, ich verstehe. Okay. Sind diese Beschwerden, mit dem Essen sind diese Beschwerden verbunden, aber mit der Lage oder mit der Bewegung sind diese Beschwerden auch verbunden, oder? Verbunden jetzt nicht, aber ich habe es halt immer. Ja, auch wenn ich laufe oder liege. Beispielsweise können Sie flach liegen oder beim Schlaf haben Sie Probleme. Da habe ich trotzdem die Schmerzen, ja. Okay. Oder tagsüber haben Sie diese Schmerzen oder beispielsweise besonders morgens sind diese Beschwerden schlimmer oder mit der Zeit am Tag besser, oder? Ist sehr unterschiedlich, habe ich immer. Es ist... Okay. Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost? Fieber habe ich jetzt nicht, aber ich fühle mich schon etwas schlapp, erschöpft. Ich merke, dass ich Herzrasen habe, immer wieder so eine innere Unruhe. Was mir auffällt, ist, ich schwitze jetzt seit einigen Tagen sehr stark. Meine Hände sind ganz nass. Und ich schlafe auch ganz schlecht. Ja, okay. Und seit einigen Tagen haben Sie diese Beschwerden auch, ja? Ja, genau, das hat zugenommen, ja. Das habe ich früher schon gemacht. Ich sage ja Ihnen, ich bin seit einigen Wochen, fühle ich mich nicht wohl. Aber das ist jetzt schlimmer geworden, ja. Okay. Ist Ihnen übel und dann haben Sie auch Erbrechen? Nein, das habe ich nicht, aber ich fühle mich sehr geschwächt. Und haben Sie Schlafprobleme? Und Sie haben Schlafprobleme, aber haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Wasserlassen jetzt nicht. Stuhlgang ist manchmal ein bisschen weich und breiig. Ich vermute, dass es fast zu einem Durchfall wird, aber bisher habe ich noch keinen Durchfall gehabt. Ist der Weichere, ja? Ja. Ist Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? Nee, das habe ich jetzt nicht. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Nein, das habe ich auch noch nicht. Ich weiß noch nicht. Wie ist Ihr Appetit? Der ist gut, ich esse und trinke und ich habe auch in letzter Zeit etwas abgenommen, merke ich. In welcher Zeit oder über welchen Zeitraum haben Sie abgenommen? Ja. Oder, in den letzten 2-3 Wochen habe ich so 3-4 Kilo abgenommen, ja. Ah, in 2-3 Wochen haben Sie ungefähr 3-4 Kilo abgenommen. 4 Kilo abgenommen, ja. Obwohl ich normal esse. Okay. Ja. Sie sind derzeit in... Was wollen Sie mit mir machen, Herr Doktor? Was glauben Sie? Ist es was Schlimmes? Ja, derzeit ist es früh, etwas genaues sagen. Zuerst muss ich Anamnese fertig machen und dann führe ich einige Bluttests und so weiter führen. Aber wir sprechen darüber, ja. Machen Sie sich keine Sorgen, ja. Ja, bitte. Machen wir schon. Derzeit sind Sie in den Wechseljahren? Doch, das habe ich schon längst hinter mir. Das sind über 10 Jahre her. Mhm. Das habe ich glücklicherweise hinter mir. Okay, besuchen Sie regelmäßig einen Frauenarzt oder eine Frauenärztin? Ah, ich gehe regelmäßig zu meinem Frauenarzt, der meint, das ist alles in Ordnung, macht seine Kontrolle. Da habe ich keine Probleme. Okay, leiden Sie an chronischen Erkrankungen, beispielsweise Blutzuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Ja, glücklicherweise nicht. Ich habe so ein bisschen chronisches Knieproblem rechts. Da liegt eine Arthrose vor. Und mein Orthopäde meint, das muss man vielleicht irgendwann mal operieren, aber das will ich abwarten, solange es geht. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nein, noch nicht, aber mein Orthopäde meint, das muss man vielleicht in 1-2 Jahren operieren. Okay, in Ihrer nahen Verwandtschaft gibt es auch einige wichtige Erkrankungen, beispielsweise Bluthochdruck und Blutzuckerkrankheit, Krebserkrankungen. Wüsste ich jetzt nicht, nein. Bei Ihren Eltern, Geschwistern? Nein. Okay. War der Kern gesund? Gut, sehr gut, ja. Okay, haben Sie Allergie gegen oder Unverträglichkeit gegen etwas? Ich habe eine Allergie gegen ein Antibiotikum. Ich glaube, das ist Amoxicillin. Okay, wie äußerte sich diese Allergie? Oh, das war ganz schlimm, Herr Doktor. Ich habe einen ganzen Ausschlag am ganzen Körper bekommen. Viel Juckreiz und habe schlecht Luft bekommen. Also das war schon ganz schlimm. Gegen Kontrastmittel haben Sie Allergie? Nein. Okay, sind Sie total geimpft gegen wichtige Erkrankungen im Rahmen der Empfehlung? Hausarzt schaut danach und sagt, alles in Ordnung. Okay. Rauchen Sie? Ja. Seit wann und wie viel Zigarette pro Tag? Herr Doktor, das dürfen Sie mich gar nicht fragen. Vor 30 Jahre schon leider, ja. Aber ich kann leider nicht aufhören. Ich habe schon einmal oder mehrfach schon mal probiert, aber ich rauche schon sehr länger. Und eine Packung pro Tag oder mehr? Ja, das habe ich früher geraucht. Jetzt sind es so 10 Zigaretten am Tag. Trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu mal, ja, wenn so ein Fest oder so ist, aber nicht immer. Was trinken Sie generell? Ich trinke gerne einen Wein. Ein Glas, ja? Ja, ein Glas oder manchmal auch zwei, ja. Okay, Frau Hage, das waren alle meine Fragen. Meiner Meinung nach habe ich alle wichtigen Informationen erhalten. Ja, haben Sie Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich möchte, dass man eigentlich herausfindet, was es ist. Ich mache mir so langsam Sorgen, ja. Ich habe Angst. Wie gesagt, ist es für etwas genaues sagen, aber ja, aufgrund der Anamnese habe ich einen Verdacht auf, ja, oder Sie haben ein Problem mit der Speiseröhre. Deswegen sollte ich einige Bluttests und bildgebende Verfahren durchführen. Jetzt lege ich Ihnen einen Zugang und gleichzeitig nehme ich Blut ab, ein bisschen. Okay. Und nach diesen Maßnahmen bespreche ich Ihren Fall mit meinem Oberarzt und dann komme ich zu Ihnen wieder. Ja? Und das machen Sie alles heute noch? Ja, natürlich. Ja. Ah, ich hoffe. Ich hoffe, Bluttest und so weiter können wir heute machen. Aber für Röntgenaufnahme können wir auch heute machen, aber für MRT und bei Bedarf CT spreche ich auch mit der Abteilung der Radiologie. Ja? Oh, das ist aber sehr nett. Da bin ich an der richtigen Adresse. Sie machen ja echt alles. Ja, vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke auch, ja. Okay. Gut. Wollen wir gleich Übergabe an Oberarzt machen und dann Differentialdiagnosen besprechen. Familienanamnese, hast du gefragt? Ja, ich habe gefragt, ja. Okay. Okay. Fangen wir an? Ja, bitte, warte auf Sie, genau. Okay, guten Abend, Herr Oberarzt. Guten Abend. Ja, heute habe ich eine neue Patientin, nämlich Marina Hage, aufgenommen. Okay. Über diese Patientin möchte ich mit Ihnen sprechen. Hätten Sie dafür kurz Zeit? Aber natürlich für Sie doch immer, Herr Doktor, bitteschön. Okay, danke Ihnen. Ja. Okay, Frau Hage ist eine 56-jährige Patientin. Sie sei 1,62 Meter groß und 65 schwer. Sie arbeite als Metzgerin und sei verheiratet und habe eine Tochter. Mhm. Sie stellte sich uns wegen einigen Tagen bestehender Halsschmerzen, besonders auf der rechten Seite bestehender Schmerzen und seit heute bestehender Heiserkeit und Odynophagie und Dysphagie vor. Und diese Beschwerden seien plötzlich aufgetreten und progredienter. Früher die Fragen nach bisherigen ähnlichen Beschwerden wurde verneint. Mhm. Gegen diese Beschwerden habe sie Ibuprofen 400 Milligramm einmal eingenommen, aber dieses Medikament habe nichts gebracht. Keine Ausstrahlung und wellenartige Schmerzen. Wellenartige Beschwerden, aber sie sagte so, diese Beschwerden seien eigentlich immer da. Mhm. Und nahrungsabhängige Beschwerden, egal ob Flüssigkeit oder ja, feste Nahrung. Und zum ersten Mal sei sie zu einem Arzt gekommen. Okay. Und auf einer Skala liegen die Schmerzen, würden die Schmerzen zwischen 2 und bis 7 liegen. Die Schmerzen seien stechend und drückend. Außerdem klagte die Patientin über Fatigue, Tachykardie und starkes Schwitzen, Insomnie und Nausea. Okay. Die Fragen nach Insomnie, ja. Und die Fragen nach Emesis und Problemen beim Wasserlassen und Vertigo, Bewusstlosigkeit und Inappetenz wurden verneint. Aber sein Stuhl sei ein bisschen weich und manchmal fühle sie fühle sie, es gibt Diarrhö, aber sie konnte nicht genau sagen. Mhm. Obwohl ihr Appetit ganz gut ist, klagte sie über Gewichtsabnahme in 2-3 Wochen, ungefähr 3-4 Kilogramm. Gewichtsabnahme gibt's. Die Patientin sei im Klimakterium über 10 Jahre und sie besuche regelmäßig einen Frauenarzt und war alles in Ordnung, hatte sie so gesagt. Mhm. Die Fragen nach chronischen Erkrankungen und der Operation wurden verneint. Und Familienanamnese sei auch unauffällig. Okay, okay. Mhm. Sie habe Allergie gegen Amoxicillin. Diese Allergie äußerte sich mit Ausschlag, Pruritis und Dyspnoe. Und Impfstatus sei total. Seit 30 Jahren rauche sie ungefähr 10 Zigaretten pro Tag, das heißt 15 Packungsjahr. Und gelegentlich trinke sie Alkohol, Wein trinke sie ein Glas, generell 1-2 Glas. Ja, die Anamnese war so. Und Wir haben das schön zusammengefasst, sehr gut. Was ist Ihr Verdacht? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist eigentlich Ösophaguskarzinom. Wegen Dysphagie, Odynophagie und besonders Gewichtsabnahme. Und sie ist auch Raucher. Mhm, okay. Also Sie denken an einen malignen Prozess, okay. Ja. Dass Sie einige Untersuchungen machen, jawohl. Okay, woran denken Sie noch? Und dann Differentialdiagnose? Als Differentialdiagnose, ja. Es kam eine Frage mit Fieber, Fieber hat es nicht. Ja, Fieber hat nichts, ja. Ja. Aber Schweiß habe sie. Ja, hier ist ganz wichtig, in kürzer Zeit, viel Kilogramm hat sie verloren. Deswegen hatte ich Malignancy gedacht. Und dann, und Tachykardie gibt es auch und natürlich. Sagen Sie mir Diagnosen. Was sind Ihre Differentialdiagnosen? Als Differentialdiagnose kann ich so sagen. Woran denken? Einige Kollegen haben geschrieben. Gastroösophageal Reflux. Reflux, okay. Was noch? Reflux und dann Magenkarzinom. Oder Lungenkarzinom. Lungenkarzinom? Oder, ja. Lungenkarzinom. Ganz ja. weit, aber ja. Macht als solche Differentialdiagnose. Okay, woran denken Sie noch? Und dann ja, Hypertheroise oder Hypothyreose. Also Sie denken an die Schilddrüse. Das ja. ist ein Hinweis, jawohl, Schilddrüse. Schilddrüsenunterfunktion, denke ich, ja. Die Hypothyreose. Okay, kann was in Petra kommen. Unterfunktion, eher Überfunktion. Ja, wegen Tachykardie kann man Hypertheroise, aber das kann auch Reflex-Tachykardie sein, aber hier gibt es auch Fatigue, deswegen sollte es, ich denke, Hypothyreose okay. als eine Differential. Diagnose, eine Differentialdiagnose, das wird sich im Labor, kann man ja. das dann feststellen. Ja, natürlich. Woran denken Sie noch? Ganz einfach. Lymphoma. Auch wieder was Malignes. Woran denken Sie noch? Die Kollegen. Halsschmerzen oder es tut weh. Woran denkt man als erstes? Tonsillitis. Tonsillitis, natürlich. Eitrige Tonsillitis, ganz einfach. Ja, ja, Tonsillitis. Sehr gut. Laryngitis. Laryngitis, natürlich. Und da, was kann da was Bösartiges sein? Ein Larynxkarzinom. Ja, wegen Heiserkeit. Ja, genau, Stimmlippenkarzinom. Also ich habe einige junge Patienten, die haben wirklich einen Stimmlippenkarzinom. Stimmlippenkarzinom, ja. Zestelle. Ja. Okay. Hat jemand sonst noch eine Idee? Oder? Sehr gut. Also, vielen Dank. Das war sehr gut, die Anamnese war gut. Wir haben das schön gut im Überblick. Sie müssen auch vielleicht ein bisschen auf den Patienten eingehen. Der Patient hat gesagt, es geht ihm seit länger schon nicht so gut, er fühlt sich schlecht. Ja. Vielleicht hätten Sie dann fragen müssen, ja, was genau ist schlecht? Welche Symptome haben Sie? Das haben Sie aber nicht gemacht, das kam erst viel, viel später. Ja. Das kann man machen, aber sonst war das sehr gut, auch das Vortrag und sehr gut. Also. Ja, Hauptsymptome sind über Speiseröhre, waren über Speiseröhre, deswegen ja, sollte man auch fragen. Also, ich sage jetzt, was es war, das war jetzt ein Patient aus meiner Praxis. Ja, okay. Ich habe Labor. Bisschen depressiv, ja, auch diese. Ich habe Laborwerte gemacht und da kam raus. TSH unter 0,01. T3 über 20, also sehr hoch. T4 über 40, sehr hoch. Schilddrüsenantikörper sehr hoch. Und alles andere war völlig unauffällig. Was hat diese Frau? Eine akute Hypertyreose. Thyroiditis, muss man auch denken. Gute Schilddrüsenentzündung macht auch solche Schmerzen. Also diese Frau hatte eine akute Hypertheriose. Ich habe mit dem Endokrinologen telefoniert und wir haben jetzt sofort eine Therapie bekommen. Welche Therapie gibt man bei einer Hypertheriose, bei Basedow zum Beispiel? Man gibt Thyreostatika, wie nennt sich das? Carbimazol. Metamizol, Carbimazol. Ein Metamizol ist Novalgin. Das ist ja gegen die Schmerzen. Carbimazol. Carbimazol ist das Medikament, genau. Carbimazol. Genau, und wegen der Tachykardie gibt man Beta-Blocker. Und zwar welches? Ja. Das Propranolol. Doxycycline. Non-selektiv. Genau. Und das war's dann. Das kann jetzt eine Weile dauern. Und was gegen die Schmerzen? Ibuprofen oder Novalgin. Aber meistens Ibuprofen. Ja. Bei einer akuten Thyreoiditis, dann erwarten wir ein sehr hohes CRP. Aber das hat die Patientin jetzt nicht. Hätte sie ein hohes CRP über 100, dann wäre das eine akute Thyreoiditis und die kann man auch mit Cortison behandeln. Ja. Was für ein Facharzt sind Sie, Herr Kollege? Ja, Pharmakologie. Ja. Sie sind Pharmakologe? Ah, ja. Gut, dann kennen Sie ja die ganzen Medikamente. Sehr gut, wunderbar, vielen Dank.